Kapitel 3, Übung A4. Hören Sie den Text zweimal und ergänzen Sie die Informationen. Sie werden mit Medaillen behängt, mit Blumen geschmückt, um Autogramme angefleht und nach wenigen Tagen ist alles vorbei. Spitzensportler führen zwei Leben, eines im Rampenlicht und eines fern der Scheinwerfer, in Turnhallen, Schwimmbädern oder Reitstellen. In den vielen Monaten zwischen den Wettkämpfen sieht ihr Leben wenig glamourös aus. Das hat eine Studie des Bundesinstituts für Sportwissenschaft ergeben. Spitzensportler kommen im Schnitt auf ein Bruttoeinkommen von 1.919 Euro im Monat. Nach Abzug von Steuern und Ausgaben für ihren Sport bleiben ihnen durchschnittlich 626 Euro zum Leben. 40% ihres Lebensunterhaltes verdienen die Athleten mit einer beruflichen Tätigkeit oder einem Nebenjob. Dafür rackern sie jede Woche 27 Stunden. Weitere 32 Stunden widmen sie ihrem Sport, Fahrten zu Wettkämpfen oder Physiotherapiestunden mitgerechnet, ohne dafür Geld zu bekommen. Unterstützung von Eltern, Verwandten oder Bekannten gaben die Sportler als zweitwichtigste Einnahmequelle an. Sponsoren und Werbeverträge folgen auf Platz 3. Mit Preis- und Startgeldern können die Sportler nur knapp 10% ihres Einkommens bestreiten. Wie viel am Monatsende auf dem Konto landet, hängt stark von der Sportart ab. Segler kommen auf ein monatliches Bruttoeinkommen von 4.561 Euro, Bogenschützen nur auf 447 Euro. Auch die Höhe der Preisgelder schwankt erheblich. Wer im Golf das US Masters in Augusta gewinnt, erhält 1,44 Millionen US-Dollar, rund 1,3 Millionen Euro. Gewinnt ein Skispringer die Gesamtwertung der Vierschanzentournee, bleiben ihm vergleichsweise magere 20.000 Schweizer Franken, rund 18.300 Euro. Unabhängig von der Sportart zahlt sich der Erfolg bei Wettbewerben aber langfristig aus. Olympiasieger verdienen durchschnittlich im Monat 5.000 Euro brutto mehr als Athleten, die bislang nur den Titel Deutscher Meister tragen.